أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة، der letzte Hadith, den wir voriges Mal erwähnt haben, war der Hadith von Anas, wo er sagt, أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب؟ قال أنس فما رأيت المسلمين فرهوا بعد الإسلام أشد مما فرهوا يومئذ. Anas radiallahu anhu sagt, eines Tages kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte zu ihm, ja, Gesandter Allahs, wann wird das jüngste Gericht sein? Und der Prophet sagte zu ihm, und was hast du dafür vorbereitet? Also dass du fragst, wann ist Tag also des Gerichts? Was hast du dafür vorbereitet? Er sagt, ich habe nichts Besonderes vorbereitet, außer dass ich Allah und seinen Propheten liebe. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, der Mensch ist mit dem zusammen, den er liebt. Und Anas sagt, ich habe nicht gesehen, dass sich die Muslime mehr gefreut haben als an diesem Tag. Seitdem die Leute Islam angenommen haben, sie haben sich nie mehr gefreut als an diesem Tag, als sie gehört haben, dass der Prophet sagt, der Mensch ist mit dem zusammen, den er liebt. Also wenn du den Propheten liebst, dann bist du mit ihm zusammen. Wenn du Mu'minin liebst, dann bist du mit Mu'minin zusammen. Wenn du Kuffar liebst, dann bist du mit ihnen zusammen. Wenn du Munafikin liebst, bist du mit ihnen zusammen. Und so weiter und so weiter. Und die Sahaba natürlich haben sich darüber gefreut. Weswegen? Weil ihre Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zum Propheten und zum Mu'minin war eine ehrliche Liebe, eine echte Liebe. Keine, wie sagt man das? Auham oder Wahm. Wie sagt man Wahm? Täuschungen und so, dass du glaubst, du bist. Nein, das ist in Wirklichkeit. Allah Mustafa, Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Also, darüber haben wir voriges Mal geredet. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, Babu Fadl Kabir. Das Kapitel über die Fadl, Allah Mustafa, den Wert oder die Vorzüge von den älteren Muslimen im Islam. Versteht ihr mich, Barakallahu? Von den älteren Personen. Also, Abu Huraira radiallahu anhu sagt, oder überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirina falaysa minna. Derjenige, der keine Gnade mit unseren Kleinen, mit unseren Jungen, mit den Kindern zeigt und die Älteren nicht respektiert oder ihnen ihre Rechte nicht gibt, er gehört nicht zu uns. Er gehört nicht zu demjenigen, der mit den Kleineren, also der Jünger ist, dass du keine Gnade, wenn du keine Gnade mit ihm hast, was heißt da Gnade? Man könnte auch sagen Verständnis, weil du warst ja auch jung. Als du ein Kind warst, warst du ein Engel, warst du einer, der sich, bevor er irgendwas macht oder handelt, sich gut überlegt? Nein, du hast ständig unüberlegte Sachen gemacht und damit auch Blödsinn. Ja, deswegen kannst du nicht erwarten, dass ein kleines Kind, dass er auch, weißt du, er wird Blödsinn machen, unüberlegte Dinge wird er machen. Und du musst Verständnis dafür haben und du musst gnädig mit ihm sein. Ja? Du musst über seine Fehler drüber gehen. Ja? Das ist eine Eigenschaft von Mu'minin. Und die zweite, Respekt gegenüber älteren Muslimen. Dass du ihn respektierst, dass du nicht zurückredest, so respektlos. Wenn es etwas zu antworten gibt oder etwas zu sagen, dann auf eine schöne Art und Weise, nicht so respektlos. Und diese Sache ist schon bei den Jugendlichen in unserer Zeit allgemein vorhanden, oder nicht? Sogar bei den Muslimen. Wir sehen oft einer, er ist Mashallah, er sagt, ja, ich bin Akira, ich bin Sunnah, aber kannst du das nicht dann machen, Barakallahu fikum, ist irgendwie dunkel hier. Ja? Das ist auch Barakallahu fikum. Aywa. Er bekennt sich zu Ahli Sunnah wal Jama'a und richtiger Akira und dies und das. Aber wenn er mit älteren Personen redet oder diskutiert, dann redet er, als wären das Leute aus seiner Klasse oder seine, er redet mit denen, als wären das, als hätte er mit ihnen gemeinsam Schafe gehütet. Ja. Das sind ältere Personen, du musst aufpassen, wie du mit ihnen redest. Und sehr oft, einer, der älter ist, Meistens ist es so. Einer, der älter ist, er glaubt, er kann etwas besser als jemand, der jünger ist. Ja. Sie wissen, sehr oft ist das nicht der Fall. Der, obwohl er jünger ist, hat er mehr Wissen als der Ältere. Das ist oft. Man findet das. Oder nicht in unserer Zeit. Sehr oft. Aber der Ältere, weil er älter ist, er glaubt, er hat mehr Wissen als du. Wenn er kein Wissen hat in der Theorie, wenn er nicht mehr Wissen hat in der Theorie als du, dann hat er bestimmt mehr Wissen in der Praxis. Weil er hat von allen Schulen dieser Welt, von allen Schulen dieser Welt, die beste Schule heißt Erfahrung. Versteht ihr nicht, wahre Philosophie? Die beste Schule heißt Erfahrung. Ja, oder nicht? Einer, der viel in seinem Leben erlebt hat, viel gesehen hat, viel also rumgekommen ist und so. Und dann redet er manchmal mit dir, weißt du, so groß und so, also wer. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dir das anhörst. Wenn er irgendwas dir sagt, sagst du, naja, eigentlich ist es, und dann sagst du die Wahrheit oder besser hinaus. Aber nicht, dass du jetzt mit ihm diskutierst und deine Stimme erhebst und so. Er ist älter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Prophet, und das ist eine schwere Drohung sozusagen, wenn der Prophet sagt, zu uns gehört nicht derjenige, der die Älteren nicht respektiert. Von uns, unsere Älteren. Ich rede nicht von den Kuffar. Nicht verdienen können das. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Dann gibt es also noch einmal den gleichen Hadith. Und dann noch einmal. Nur ist die Reihenfolge anders. In diesem Hadith sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam: Laysa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Zu uns gehört nicht derjenige, der die Rechte der Älteren nicht kennt. Sehr oft, wallahi, manchmal sehe ich auch bei den Brüdern Kinder. Du sagst ihnen irgendwas dem Kind, er antwortet sofort zu ihm, was ist? Und so, und urfrech. Wo ist die islamische Erziehung, Habibi? Das gehört sich nicht. Er darf nicht so zurückreden. Es ist un. Aber sehr, sehr oft sehen wir das. Von wem haben sie das gelernt? Von den ganzen Filmen und die ganzen Serien und so weiter und so weiter, die sie im Fernsehen sehen, wie die kleineren. Irgendein kleiner Knirps, 10 Jahre, ist älter als, also ist klüger als alle anderen. Ja? Er legt sie alle aufs Kreuz und so, und die können ihn nicht fangen, und die ist so klug, und tut die ganzen Verbrecher, Kevin allein zu Hause zum Beispiel. Zwei Verbrecher kommen und wollen ihn fangen, wollen das Haus ausrauben, und der Kleine ist sowas von clever, der. Und dann schauen sich Kinder so aus, als eine Lüge an. Ja? Und dann, wenn du ihm irgendwas sagst, er ist urfrech, rede zurück und so. Ja? Und was wird mit diesem Kind sein? Allahu Akbar. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, eine wichtige Sache, wir müssen uns endlich diese Eigenschaft aneignen, dass wir was? Dass wir ältere Leute respektieren. Dass wir ältere Leute respektieren, dass wir Respekt haben älteren Muslimen. Und dass wir Gnade haben mit unseren Kleinen. Und dass wir unseren Kleinen weitergeben, dass wir sie ihnen beibringen, dass sie ältere Muslime mit Respekt behandeln. Barakallahu fikum. Ich habe eine Frage. Zum Beispiel bei uns, beim Älteren gibt man nicht so an. Salam alaikum. Bei uns macht man so zum Beispiel, wie man halt so unten, so hat man nicht. Ist das verboten oder? Nein, es ist nicht verboten. Das ist wie Umarm. Ja, aber Unterarm so. Nein, es ist nicht verboten. Es ist so Respekt. Es wird da Respekt gezeigt. Es ist nicht verboten. Hopf auf die Brust meinst du, so. Meinst du das so? Nein, das ist nicht verboten. Jede Tradition, die Muslime praktizieren, ist erlaubt mit der Voraussetzung, dass sie nicht gegen Koran und Sunna ist. Das ist eine Art Tradition. Bei uns ist Tradition. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei vielen muslimischen Völkern ist Tradition, dass der Sohn seinem Vater die Hand küsst. Ist das verboten? Nein, es ist nicht verboten. Oder dass er seine Mutter die Hand küsst. Das ist nicht verboten. Versteht ihr nicht, wahre Salafi? Es wäre vielleicht verboten, wenn der Vater das unbedingt will. Wenn er das unbedingt verlangt. Oder der Präsident oder der Herrscher oder der Sultan. Er will unbedingt, dass man ihn die Hand küsst. Oder er will sich unbedingt in die Stirn küssen lassen. Unbedingt. Wer jetzt ein Sheikh, du kommst in die Moschee oder keine Ahnung, irgendwo, und du küsst den Sheikh nicht in die Stirn. Oh, das ist grober Respekt, das ist doof. Das ist natürlich ein Blödsinn. Das ist Kibur. Das ist Eitelkeit. Versteht ihr mich, Barakallahu? Er darf das nicht verlangen. Wenn du das von dir aus selber, du kommst und küsst den Sheikh in die Stirn und so, das ist was anderes. Ja? Aber dass er das verlangt, das muss unbedingt sein. Wir sind dieser Tarikat, unsere Sheikh muss geküsst werden. Also bei mir ist das nicht schön, was das ist. Es ist, ich finde, wenn das eine Sache ist, die den älteren Muslimen, also Respekt, wie sagt man das, also Erweisung, also des Respekts bedeutet, dann darfst du das machen, inshallah, kein Problem. Man dürfte zum Beispiel keine Sajda machen oder Rukur. Oder dass du mit Kopf so dich duckst und so. Das sind Sachen, die sind also klar und deutlich verboten. Und diese Sache kann keine, zum Beispiel, ja, du bist jetzt reingekommen und du hast nicht deinen Hut abgenommen. Hut abnehmen, das ist was ganz anderes. Hut abnehmen kommt von der christlichen Religion. Dass man den Hut runterbringt, wenn man, keine Ahnung, in die Kirche reinkommt oder wenn man den Hut runtergibt, um den Toten eine Ehre zu erweisen, während man ihn begräbt, dass du stehst so vor seinem Grab, weißt du, wie die Italiener, weißt du, diese ganzen Mafiosen. Und dann geht das. Das ist natürlich Haram, der Haul, der wird das nicht. Tai. أيوة الأشعري ها ليس الأشعري فهي صحابي أبو موسى بارك الله فيكم أبو موسى الأشعري ذكر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط min ijlalillah, also Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist also einer, der Allah subhanahu wa ta'ala regiert und lobpreist, der Baraka wa ta'ala, dazu gehört was? Na, wenn du sagst, ich bin einer, der Allah subhanahu wa ta'ala respektiert und seine Rechte, der Baraka wa ta'ala, befolgt oder Allah subhanahu wa ta'ala seine Rechte gibt, Allah subhanahu wa ta'ala respektiert, ist, dass du einen Dhi-Shayba den Muslim, ein alter Mann im Islam, Dhi-Shayba, einer mit weißen Haaren, einer mit grauen Haaren, dass du so einen respektierst. Respekt oder Großzügigkeit gegenüber einem älteren Muslim. Das bedeutet auch was? Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du einen älteren Muslim respektierst und einen älteren Muslim also ihm großzügig bist. Wahamil al-Quran und Respekt oder Großzügigkeit gegenüber dem Träger des Korans. Hamil al-Quran ist wer? Einer, der Koran auswendig kann. Aber einer, der Koran auswendig kann, ein Hafiz, wird gleich danach erklärt. Ghayrul ghali fihi wal al-jafi anhu. Nicht einer, der Koran auswendig kann, aber ihn vernachlässigt, nicht danach handelt, nicht wiederholt und so. Er kann Koran auswendig, aber sein Leben ist das Gegenteil vom Koran. Wie die meisten Huffaz in unserer Zeit. Ja, die meisten Huffaz. Er hat Koran auswendig gelernt. Was ist, wonach lebst du? Nach dem Koran, den du auswendig gelernt hast? Dieser Koran ist ein Beweis gegen dich, ja, Sheikh. Verstehst du mich, Barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. So einer verdient keinen Respekt. Er kann Koran auswendig, handelt aber nicht danach. Das ist mehr ein Munafik als ein Muslim, der Respekt verdient. Ja? Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Wa ikrame di sultani al-muqsiti und ikram, Großzügigkeit oder Respekt gegenüber einem gerechten Sultan. Ein gerechter Herrscher. Ja? Das bedeutet auch gleichzeitig Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, du hast einen ein islamischer Khalifa, ein islamischer Herrscher oder ein Emir in einer Stadt, in einem muslimischen Land, in einem islamischen Land, ein Emir, ja? Dass du ihn respektierst, dass du großzügig mit ihm bist, dass du ihn, das bedeutet auch gleichzeitig ja, Respekt gegenüber Allah, der Baraka, wa ta'ala. Wenn aber ein Sultan ungehorsam gegenüber Allah ist, subhanahu wa ta'ala, oder er befolgt nicht der Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz, oder er macht große Sünden, oder dann musst du ihn nicht ehren, du musst ihn nicht respektieren, aber du musst ihm gehorchen in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala befehlt. Versteht ihr mich zum Beispiel? Versteht ihr? Deswegen befehlt der Prophet in den Dschihad zu ziehen mit einem Emir, der fasik ist. Du hast einen Emir, jetzt ist dein Emir ein Emir, er ist Muslim, betet und hat Tawhid, macht kein Schirk, aber er trinkt oder er raucht. Ha? Die Maslaha, dass du mit ihm gemeinsam gegen Kuffar kämpfst, ist größer, als dass du sagst, nein, den gehorche ich nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ha? Du kämpfst mit ihm zusammen. Solche Umara gab es sehr oft in der, also in der islamischen Geschichte. Sehr oft. Emir aber ist ein Sünder. Er sagt, das ist zwischen mir und zwischen Allah. Das, was ich mache, so, das ist meine Schwäche, mach Dua für mich. Aber wenn es Kuffar angeht oder die islamische Grenze, dass die Grenzen bewahrt und beschützt von den Muschrikin, dann sage ich, zweifellos, der Muslim, du musst mit ihm kämpfen. Sein Befehl. Ayo. Darf man Amir nicht wechseln? Oder Amir? Amir wechselt einer, der Befugnis dazu hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nicht das Volk. Wir kommen jetzt und sagen, hey, wir wollen diesen Amir nicht, wir wollen einen anderen. Wer fragt euch was? Ihr habt zu gehorchen. Ja? Wie ist das? Sagen wir in Demokratie jetzt plötzlich oder was? Ja? Der Sultan hat ihn als Emir erwähnt, er ist so wie er ist, was soll's? Ja? Vielleicht ist das eine, nicht eine Strafe Allahs, sondern Gerechtigkeit. Wären wir besser, wäre unser Emir auch besser. Ja? Aber Emir sieht man, seine Fehler sind offensichtlich, aber unsere Fehler verstecken wir ständig. Aber wir wollen einen guten Emir, wir wollen einen islamischen Staat, wir wollen, dass Abu Bakr unser Khalifa ist. Geht nicht! Einer kam zu Ali radiallahu anhu, wollte ihn provozieren, hat gesagt, schau, als Abu Bakr Khalifa war, als Omar Khalifa war, Osman, es war alles so gut, jetzt wo du Khalifa bist, alles geht in den Bach runter, alles ist kapschau, nichts geht, wie es sein soll. Er sagt, als die Khulafa waren, waren ihre Untertanen so wie ich, ja? Aber wo ich jetzt Khalifa bin, sind meine Untertanen so wie du. Deswegen geht alles den Bach runter. Na, deswegen schiebt man nicht alles immer auf den Sultan, auf den Khalifen, auf den Herrscher. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die tun sich gegenseitig, wie sagt man das, ergänzen. Ja, und gegenseitig. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn es niemanden gibt, der aufsteht und offen sagt, Talas, jetzt reicht, das was du machst ist falsch. Und das ist der größte Dschihad. Der größte. Wisst ihr, was bedeutet der größte? Es gibt keinen größeren als diesen Dschihad. Dass du einem Sultan in das Gesicht sagst, die Wahrheit sagst. Der Prophet sagt, der größte Dschihad. Größer als Kampf gegen Kuffar, gegen Mushrikin, gegen Mustadin, gegen... versteht ihr mich? Der größte. Du kommst und sagst, das reicht jetzt. Wie Imam Ahmed. Imam Ahmed ist nicht berühmt geworden, dass er gegen Perser oder Römer gekämpft hat. Oder gegen Medjus oder gegen irgendwelche anderen Kupferarten. Nein, Imam Ahmed wurde nicht berühmt durch diese Sache. Er wurde berühmt, dass er die Wahrheit gesagt hat und dass er nicht nachgelassen hat. Nicht ein bisschen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und seine Daraja, was Imam Ahmed ist im Islam, ist Imam, zum Beispiel, Imam Ahmed hat kein einziges Land erobert oder befreit. Salahuddin al-Ayyubi hat Ägypten befreit und hat Palästina befreit oder Quds befreit. Wer ist besser, Salahuddin al-Ayyubi oder Imam Ahmed? Imam Ahmed, zweifellos. Zweifelt jemand an dieser Sache? Wallahi, keiner zweifelt. Obwohl Imam Ahmed nie gekämpft hat. Allah hat. Weil das, was Imam Ahmed verteidigt hat, ist viel, viel wichtiger als das, was Salahuddin Ayyubi verteidigt hat. Salahuddin Ayyubi hat das islamische Land verteidigt. Aber Imam Ahmed hat die islamische Aqida verteidigt. Ja, von einem viel größeren Feind, als es Kuffar sind. Und das ist was? Das sind die Shubuhat der Ahlul Bidah. Weil ein Kafir, du weißt, Kafir, du weißt. Ja? Du weißt, auf was du stehst, oder so, wie man das sagt. Ja? Aber bei dieser Shubuhat, der Ahlul Bidah, du weißt nicht. Das ist wie ein Virus. Du steckst dich an und du merkst es gar nicht. Ja? Und du merkst dann irgendwelche, wie sagt man das, Anzeichen einer Krankheit, wenn es schon vielleicht zu spät ist für dich. Deswegen sehr oft viele, die wollen nicht Koran und Sunna befolgen. Die wollen nicht, wenn man ihnen das und das sagt, wollen sie nicht. Sie ständig wühlen sich herum und landen von einer Sekte zu einer anderen, von einer Jemaat zu einer anderen. Fragt sogar unsere sogenannten Brüder. Äußerlich nennen wir sie Brüder. Frag ihn, in welcher Jemaat bist du? Zu welcher Jemaat gehörst du? Mit wem bist du? Er wird dir nicht antworten können. Ja, ich bete manchmal dort, ich bete manchmal dort, ich bete. Mit wem bist du? Wo ist dein Manhaj? Was bist du? Ja, ich bin Muslim, ich bete, ich bin dies, das. Allah muss da. So einer betet auch bei diesem Kuffar daneben. So einer betet überall. So einen interessiert nicht, wer der Vorbeter ist. So einen. Warum? Weil er Koran und Sunna nicht befolgen wollte. Die Imame wollte er nicht befolgen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, ehrlich gesagt, ist es mir lieber, wenn jemand ein hartnäckiger Hanafi oder Schafi ist, ja, als dass er so einer ist, der überhaupt kein Mensch hat. Versteht ihr mich, Barakallahu? Er denkt, er ist Salafi, er ist Koran und Sunna, er befolgt die Salaf und Salih, so. Aber in Wirklichkeit, er weiß selber nicht, was er befolgt. Na, ohne das geht jetzt. Immer wieder. Na. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das nächste Kapitel ist, der Ältere beginnt zu reden. Der Ältere oder der Älteste beginnt zu sprechen. Na, inshallah ta'ala werden wir das hier erwähnen, inshallah ta'ala. Na. طيب. Also ich will wie heißt das? Die Überlieferungskette will ich überspringen. Ja. Es geht also die Geschichte von Khaybar. Ihr kennt euch aus, als dieser eine Sahabi in Khaybar war. Radiallahu anhu, Khaybar war schon ein muslimisches Land. Aber die Juden haben noch immer dort gelebt. Die Muslime haben Khaybar erobert, aber die Juden haben noch immer dort gelebt. Okay? Und haben bezahlt für, also in Dacken, dass sie dort bleiben können. Al-Muhim, auf jeden Fall, ein Sahabi war dort und er wurde getötet. Und seine Brüder haben sofort die Juden beschuldigt. Warum? Weil dort lebt ja niemand. Außer Juden. Wer soll ihn denn getötet haben? Ja? Und die Juden haben geschworen, sie waren es nicht. Al-Muhim, jetzt kommen wir inshallah ta'ala zum Thema. Ja? Die zwei Söhne von Mas'ud kamen zu Propheten sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu fi amri sahibihim. Und haben begonnen zu reden über den, ja, über ihren Bruder, der getötet worden ist, in Khaybar. Ja? فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. عبد الرحمن hat als erster begonnen zu reden. Sie kamen zum Propheten, um sich zu beraten, was sie machen. Unser Bruder wurde getötet. Wir wollen Rache. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Prophet, wen soll er von den Juden töten? Wen? Wissen wir genau, wen getötet hat? Wenn ja, dann ist es leicht. Aber versteht ihr mich? Ein ganzes Volk. Die werden auch, wenn sie zugeben und sagen, wir waren es, dann ist ja klar, was man macht. Ja. Aber wenn sie sagen, nein, wir waren es nicht. Und sie schwören noch, Wallahi, Wallahi, Wallahi. Ja. 50 Mal. Kann man nichts machen, versteht ihr mich, Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, wir sind zum Propheten gekommen, um mit ihm zu besprechen, also was sie machen sollen. Und Abdurrahman hat begonnen zu reden und er war der Jüngste unter ihnen. Ja. Abdurrahman hat begonnen zu reden. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر الكبرى كبر الكبرى قال يحيى ليلي الكلام الأكبر ها؟ also der Professor mir sagte كبر الكبرى bedeutet soll der älteste von euch reden nicht der jüngste soll der älteste von euch reden was bedeutet das was kann man daraus verstehen der älteste hier sind nicht der erfahrenste wir reden jetzt nicht davon sondern wir reden von Ahkam wie wir diesen Hadith ins Datum setzen es gibt eine bestimmte Angelegenheit die wir jetzt besprechen sollen der älteste soll beginnen zu reden gar nicht Ha? Versteht ihr mich? Na, der Älteste soll beginnen, die meistens in der islamischen Geschichte war der, der Vorträge gibt, einer der Ältesten, wenn nicht der Älteste. In unserer Zeit, und das ist einer der Zeichen des jüngsten Gerichts von Yawm al-Qiyamah, einer der kleinen Zeichen von Yawm al-Qiyamah ist, dass Ältere von Jüngeren Ilm nehmen. Dass Ältere von Jüngeren Wissen nehmen. La haula wa la quwwata illa billah. Ich hatte Professoren, sie waren fast so alt wie ich. Ja? Vielleicht ein, zwei Jahre Unterschied. Wallah. Solche Leute, ich hatte einen in Usul al-Fiqh. Wie war sein Name? Ich habe seinen Namen vergessen. Er war ein Junge, er war ein Kind. Wallah, er hatte kein Bad. Von, also nicht, weil er sich rasiert hat, sondern von... Er hat kein Bad gehabt. Er kommt rein und so, ist ganz jung und so. Man sieht das von ihm, also Gesicht, Allahu Akbar. Ja? Keine einzige dieser Dings wissen, diese Falten und so, nicht. Ganz jung. Er hat die Schule fertig gemacht. Ja? Wahrscheinlich ein, zwei Jahre vor mir. Und dann, bevor ich gekommen bin, dann hat er vier Jahre die Magistratur gemacht. In Fiqh oder in Usul al-Fiqh. Und dann hat er gleich einen Job bekommen dort bei Jamil al-Islamiyya. Er hat sich wahrscheinlich bei den Professoren gut gezeigt und sie haben gesagt, der Typ ist etwas Besonderes. Alles, wir geben ihnen einen Job hier, wie nennt man das, also ein Praktikum oder sowas. Ja, und dann bleibt er da, hat wahrscheinlich wenige Stunden, ja, aber das, was er selber gelernt hat in Usul, was er gut kann, das trifft dieses Jahr jetzt. Das lernt das erste oder das zweite Jahr, sie lernen dieses Thema, in Usul und Fiqh, was du gut kannst. Ja, was machen die? Und dann kommt er, so alt wie du. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Aber auf jeden Fall war es viel, viel besser, dass man ältere Leute als Schuyuch hat. Die alten Schuyuch mit weißem Bart. Die ganz alten. Wallahi. Weil er kann das, was er dir beibringen soll, nach dem Lehrplan und viel, viel, viel, viel mehr. Du kannst ihn Sachen fragen, die mit dem Lernstoff nichts zu tun haben. Und das haben wir meistens gemacht bei solchen älteren Leuten. Lernstoff, ich sehe alles im Buch. Lies gut, lies Thema durch, lern auswendig und so, kannst es. Da gibt es nichts zu fragen. Ich sehe alles klar. Frage in andere Sachen. Andere, die nichts mit dem Thema haben. Wenn er natürlich antworten will. Wenn nicht, dann rennst du ihm nach der Stunde hinterher. Wallahi, das gab es sehr oft. Sheikh geht nach vorne mit seinem Jumper, und er rollt es durch, er geht. 20, 30, 50 Studenten, wallahi, rennen nicht hinterher. Ja, Sheikh, ja, Sheikh, ja, Sheikh. Und, subhanallah. Weil, Allah muss dann. Aber wenn du so einen jungen Sheikh hast, er kann dir nur das erklären, was wir da jetzt gerade lernen. Ja. Wenn du in andere Sachen fragst, dann sag ich, ja, frag die großen Schuhe und so, und das ist nicht unser Thema jetzt. Und, versteht ihr nicht, was ich da hier? La haula wa la quwwata illa billah. Ayo. Also das ist der... La haula wa la quwwata illa billah. Das ist der also Sinn von diesem Hadith, von dieser Überlieferung, dass wir also jetzt nicht den ganzen Hadith erwähnen. Ihr kennt auf jeden Fall die Geschichte. Ja. Also die wurden, von den Juden wurde verlangt, dass 50 Männer von ihnen schwören, dass sie das nicht gemacht haben. 50 Männer, dass sie schwören, dass sie nicht gemacht haben. Ayo. Tayyib. Nächster Hadith. Babu idha lam yatakallam al-kabir, hal lil-asghari an yatakallam? Das erste Kapitel war, der Älteste soll reden. Oder der Älteste soll beginnen zu reden. In unserer Zeit. Zweifellos. Er ist zwar der Älteste in unserem Stamm oder in unserer Familie, aber er ist nicht der Gelehrteste. Ja? Aber man sollte ihm überlassen, aus Respekt gegenüber ihm, dass er sagt, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam, Alhamdulillah, da haben wir eine bestimmte Sache zu besprechen und so, und dann hält er seine Klappe. Am besten. Weil er kennt sich nicht aus. Er kennt sich. Da sollen die Profis darüber reden. Auch wenn sie jünger sind, auch wenn sie Shabab sind, wenn sie sich damit auskennen, sie reden. Aber ihm, aus Respekt gegenüber ihm, weil er der Älteste ist, er soll den Majlis sozusagen, wie sagt man, Majlis, also die Sitzung eröffnen und sagen, Alhamdulillah, wir haben uns hier versammelt wegen dieser und dieser, dieser Angelegenheit. Wir wollen eine Heirat, der ist gekommen aus diesem Stamm, möchte das Mädchen von uns sehen oder um ihre Hand anbieten und so. Was habt ihr dazu zu sagen? Können wir das besprechen? Versteht ihr mich? So etwas gibt es im Islam. Ja? In großen Familien und so. Und das ist eine schöne Sache. Ja? Das ist eine schöne Sache. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Der Älteste, aber dann, er muss ja wissen, dass es gibt da Leute zum Beispiel, die studieren. Oder Leute, die Schuyuch, Alim. Ja? Dass ich der Älteste bin und ich soll jetzt da irgendwas quatschen und reden und so. Und das ist ein Chef. Das gehört sich nicht. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Ja, Barakallahu fikum, na, das ist mal klar. Darf der Jüngere reden, wenn der Älteste schweigt oder nichts sagt? Das heißt, das ist das neue Kapitel. Das war keine Frage. Ich stelle auch keine Fragen. Wenn ich eine Frage stelle, dann antworte ich auch vielleicht darauf. Barakallahu fikum. Ja? Und wenn ich eine Antwort von euch will, dann glaube ich, merkt man das. Ja? Weil sehr oft wird man antworten und dann wird man sich dafür schämen. Ja? Deswegen, Allahumma stan, die Ulema sagen, إذا سكت الكبير تكلم الصغير فأخطأ. Ja? Wenn der Ältere schweigt und nicht sagt, wird der Junge reden und dann wird er einen Fehler machen. Und wer ist dann schuld? Wer ist schuld? Der Junge oder der Ältere? Der Ältere ist schuld. Das ist Antwort von vielen unseren Duat, unsere Schluch, die an wen wenden sie diese Worte? An die großen Ulema. Großen, mit Anführungszeichen. Ja, die sind eh groß. Groß, alt. Ja, aber wie groß sind sie bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam. Ja, die haben geschwiegen, die haben nichts gesagt, die wollten nicht reden, die haben keine, die wichtigsten Angelegenheiten der islamischen Umma. Und sie reden wegen, keine Ahnung, wegen Heiß und Nifas und was weiß ich was. Monatsperiode der Frau und dies und das. Ja? Diese ganzen Sachen. Es gibt tausende Schuyuch, die das den Menschen, den Muslimen erklären. Ja? Ist das eine Problematik? Nein. Alle Duat, alle Schuyuch reden darüber. Ja? Reden über Tahara, über das Gebet, über Heirat, über dies, über das, über das. Aber die wichtigsten Themen dieser Umma, Al-Jihad fi Sabilillah, die Befreiung der muslimischen Hurumat. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die wichtigsten Sachen dieser Umma, ihr habt geschwiegen. Da schweigt ihr, da sagt ihr nichts. Aber wegen kurzer Hosen, über Knöchel, 1 cm oder 5 cm, da seid ihr extrem und dann gibt es Sitzungen im Fernsehen und dann Beweise und Imam Ahmed sagt und wieso seid ihr nicht so streng, wenn es sich um Dschihad fi Sabilillah angeht und diese Murtadin, diese arabische Tawarit? Wieso seid ihr da nicht so streng? Die Großen haben geschwiegen. Jemand hat sich verpflichtet gesehen zu reden. Das sind die Jungen, die Daher. Ja? Die Kleinen. Die kleinen Großen, Wallah. Ja? Die haben geredet. Und manche haben einen Fehler gemacht. Ja? Aber, und dann greifen wir ihn alle an. Die sind Tekfiris und die sind so und die sind dies und die sind das und die machen gegen Sunna und das ist nicht. Warte, hättet ihr damals die Sache erklärt, hättet ihr damals genau erklärt, was es bedeutet, dass Amerikaner mit ganzer Militärausrüstung, schwere Waffen, schwere Artillerie, nicht, dass er mit seiner Desert Eagle nach, nein, ja, Desert Eagle aber 80 mm Kanone, aywa, dass sie mit ihrer ganzen Flotte und diese ganzen Flugzeugträger und, dass sie das Land des Propheten belagern, richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Keiner sagt das. Nichts. Und dann sagen Leute, dann gibt es Probleme, dann gibt es Kirche, dann gibt es da. Wer ist schuld? Die Jungen sind schuld, die machen nichts, die machen falsch, das ist nicht Sunna, das ist dies, das ist das, das ist... Warum? Hätten die großen Ulema geredet, ja? Würden die Kleinen nicht reden und sie würden auch keinen Fehler machen. Aber der Fehler der Jungen ist was? Ist in diesem Fall Fehler der Großen, weil sie nicht geredet haben. Ja? Und das wird immer so sein. Immer so sein, la haula wa la quwwata illa billah. Anstatt dass ein großer Alim redet, er schweigt. Und dann werden wir ja selber, halas, wenn der nicht will, machen wir was. Und, ne? Und dann werden wir was falsch machen, weil wir nicht Ilm haben, oder nicht? Und dann wird man uns beschuldigen. Und dann wird man uns wir werden die Sündenböcke sein. Und dann wird man uns vor den Henker stellen. Und, für was? Weil einer nicht geredet hat. Weil mir und dir wird die Oma nicht zuhören. Ja? Auch wenn wir die Wahrheit hundertprozentig sagen. Aber wenn ein Großer spricht, hören ihn alle zu. Wenn ein großer Alim vom Mimber des Propheten Sassaname, ja, oder vom Mimber in Mekka sagt, oh islamische Umma, so und so und so und so, was bricht da aus? Allahu Musta'an, eine Hölle auf der Erde. Hallo dir. Wenn die älteren Schüler nicht dazu kommen, ist das dann... Wir reden nicht, also das ist jetzt eine... Okay. Wenn sie nicht dazu kommen, wir reden jetzt also von einer Tatsache, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir erfinden, sondern das ist unser Problem, seit es den islamischen Staat nicht mehr gibt. La haula wa la quwwata illa billah. Also, nein. Von Abdullah ibn Umar, er sagt, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تهت ورقها فوقع في نفسي النخلة يعني عبد الله عمر يقول فوقع في نفسي أنها نخلة يعني مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين دائما ترى فيه خيرات ولا تهت ورقها يعني ولا تهت ورقها أيوة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نخلة فلما خرجت مع أبي أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها لو إيش لو كنت قلتها كان أهب إلي من كذا كذا وكذا قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرشت أيوه عبد الله بن عمر sagt wir saßen mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم eine große Jalsa eine große Sitzung ha. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt sagt mir was ist das für ein Baum es ist wie ein Muslim es gibt ständig seine wie sagt man das Früchte aber verliert nicht die Blätter. Ha? Das ist kein Baum. Eine Palme ist ein Baum. Ich hab dir gesagt, antworte nicht. Das ist Minus. Almohin. Wir gehen weiter. Abdullah Imam sagt, mir ist sofort eingefallen, es ist eine Palme. Ha? Aber ich habe gesehen, Abu Bakr ist da, Omar ist da. Sie haben nichts gesagt. Ha? Dann wollte ich nichts sagen. Weil die Großen, Abu Bakr ist nicht eingefallen und mir ist es eingefallen. Omer sitzt da, sagt nichts und ich soll reden. Als der Professor mir sagt, dass niemand antwortet, sagt er, ein Nachla, es ist Palme. Als wir rausgegangen sind, habe ich zu meinem Vater, also zu Omer, gesagt, Vater, mir ist eingefallen, Wallah, ich wusste, dass es die Palme ist. Und Omer sagt, und wieso hast du nichts gesagt? Wallahi, wenn du geredet hast, wäre mir das lieber als Keda wa Keda. Also, wäre mir das lieber als irgendwas, keine Ahnung, na? Irgendwas Besonderes, Großes. Na? Omer wollte, wäre stolz darauf, alle schweigen und so, und sein kleines Kind, Abdullah, na? Antwortet und sagt, das ist die Palme. Das ist ja daraufhin, dass er sehr klug ist, oder nicht? Na? Warum hast du nicht gesagt? Wenn du was gesagt hättest, wäre das, würde mich sehr freuen. Er wäre sehr stolz darauf. Abdullah also war sehr klug und sagt, Subhanallah, als ich gesehen habe, dass Abu Bakr nichts sagt und dass du nichts gesagt hast, war mir also unangenehm, dass ich jetzt irgendwas sage, dass ich mich jetzt da so wichtig mache, oder dass ich jetzt, versteht ihr mich, Barakallahu, das ist Respekt gegenüber den Älteren. Der Ältere sieht dann, steht blöd da. Du, der weiß es und er weiß es nicht. Entweder er weiß es nicht oder er hat geschlafen bei der Jelza, hat nichts mitbekommen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Oder vieles andere. Oder nicht? Ganz besonders in unserer Zeit, die Älteren sind ziemlich, wie sagt man das? Viele von unseren älteren Muslimen sind wirklich so scharf darauf, uns fertig zu machen. Aber sie können uns nicht. Womit? Wenn sie Koran und Sunna kennen würden, wäre das ja kein Problem. Aber das können sie nicht. Wir wissen, wir können Sunna besser als sie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und dann kommen sie, ja, ihr seid so, was sollt ihr so lange warten? So. Sagst du. Du kannst ihm nichts sagen. Einfach lächeln und sagen, nein, inshallah, er probiert es nochmal zu holen, inshallah. So. Lohnt es sich, dass wir jetzt mit ihm hin und her? Nein. Allah muss dann. Damit beweist er seine Schwäche. Er beweist damit, dass er versagt hat. So alt geworden, Allah Akbar, im Islam, hat betet seit 50 Jahren und greift dich an wegen Sunna, wegen kurzer Hose oder wegen Bart und so, und greift dich an, weil du Sunna praktizierst oder so oder so. Bei uns, in der Moschee, wenn du laut Amin sagst, wenn du keine Watschen bekommst, dann hast du es. Wie sagt man das? Das ist gut. Ey, das ist gut, Wallah. Sehr oft passiert das. Ja? Jemand kommt in die Moschee und sagt, wenn der Hodja sagt, Wallah, und er hinten. Nur er als einziger. Und ihr wisst, die Moscheen bei uns sind die alten türkischen Moscheen von den Osmanen. Amin. Man hört das drei Blocks weiter. Ja? Die Alten kommen sofort. Was macht ihr da, ihr Wahhabis und hin und her? Und was zeigen sie damit? Sie zeigen, dass sie Jahiler sind. Ein alter Jahil. Ein alter, der 50 Jahre betet, aber trotzdem ein Jahil. Er weiß nicht, dass der Prophet mir sagt, dieses Amin ist das Schlimmste für die Juden. Das Schlimmste. Na, wenn die Juden draußen hören, na, die in Medina, Benu Chainuqa und Benu Kureza und Benu Nadir, wenn sie uns hören, das sagen Amin, sie drehen durch im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Wort Amin gibt es bei Ahlul Kitab. Amen. Was bedeutet das? Erhöre, O Allah, erhöre unser Gebet. Dieses Amin. Versteht ihr, die Barakallahu fikum? Sie hassen es. Das verbindet uns. Das ist unsere Stärke. Wallah, eine Stärke. In dieser Art greift dich an. Es gibt aber Brüder, er schert sich nicht darum. Sag ja, lass, dass er nicht kennt, dass er sich, das ist sein Problem. Ja. Einer hat ihn im Gebet vorgemacht, und dann hat er zu ihm gekommen und hat gesagt, wieso machst du das? Er kennt das nicht, er hat gesagt, was ist das, Alter, stört dich? Er sagt ja, den Scheitan stört es auch. Allah muss sagen. Er sagt, ja, den Scheitan stört es auch, Pech gehabt. Wallah, ich kenne einen, er betet halt so mit älteren Leuten. Er sagt, Wallahi, ich gehe absichtlich in diese Moschee, nur also aus Trotz einmal so ganz laut Amin zu sagen. Damit sie die dürfen nicht recht. Mit 2 Meter groß. Das sind Fehler, die sehr groß sind sogar. Also, will sie nicht machen, aber er sagt, ich gehe aus Trotz. Ich sage, na, dafür hast du keine Belohnung. Wenn du aus Trotz gehst, gibt es keine Belohnung, ganz im Gegenteil, das ist eine Sünde. Ja, du musst dorthin gehen, um den Leuten Amin beizubringen, dass das Sunna ist, des Propheten selber. Deswegen musst du hingehen und ihnen das beizubringen, auf die schönste Art und Weise. Also du versuchst verschiedene Methoden. Ja. Also, ein Bruder, er war früher Hodja. Ja. Dann hat er, bei uns sagt man, ich war früher Hodja, dann habe ich Tauber gemacht. Er war heute in einer Moschee und er sagt, ich habe in der Madrasa, wo wir studiert haben, einer der Hodjas, einer der Lehrer kommt und sagt, lasst diese Wahhabis in Ruhe, redet nicht mit denen, diskutiert nicht, sie kennen nichts anderes außer, sagt Allah, sagt der Prophet, sie kennen nichts anderes außer Sachen aus Koran und Sunna, nur Hadith erwähnen sie. Und dieser Bruder denkt sich, subhanallah, Was ist das für ein Blödsinn, was er da erzählt? Was ist unsere Religion, wenn nicht Koran und Sunna? Ja? Und er warnt uns von diesen Leuten, wenn sie nur Koran und Sunna reden. Was gibt es außer Koran und Sunna? Das ist Allah die gleiche Schubha, was die Mu'tazila damals hatten. Ja? Die Frage Imam Ahmed, er antwortet sofort aus Koran und aus Sunna. Ja? Und Ahmed Ibn Abi Tu'ad, der Führer der Mu'tazila in dieser Zeit, der größte Khabib, das ist der größte Drecksack. Ja? Und ein Kafir, Billahi Azawajal, sagt zu Ahmed, kennst du nichts anderes außer Koran und Sunna? Kennst du nichts anderes? Er meint damit die Philosophie und das, was dahinter steckt, das, was nur die echten Ulema kennen und bla bla bla und dieser ganze Blödsinn aus der griechischen Philosophie und was sie in die arabische Sprache übersetzt haben und damit ein Gift, subhanallah, in die islamische Umma infiziert haben, das ist die Philosophie. Es gibt keine islamische Philosophie. Wenn jemand kommt und sagt, islamische Philosophie, das ist der größte Betrug in der islamischen Geschichte. Es gibt keine islamische Philosophie. Philosophie ist ein Blödsinn. Philosophie ist, dass du eine Stunde lang redest und niemand hat irgendwas verstanden. Ja? Sie sagen, der ist sehr gelehrt, der ist sehr klug. Hast du irgendwas verstanden? Irgendeiner von diesen lateinischen Worten, die er erwähnt hat, hast du irgendwas verstanden? Er hat in Wirklichkeit nichts gesagt. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Muhim, dieser Bruder hat gesagt, Khalas, ich hab gemerkt, durch das Lernen in der Madrasa, die Hodja sind zwar alle Ahlul Bida, alle Mubtadiya, aber ich habe selber gelernt und recherchiert und mit Brüdern uns getroffen und so und Vorträge von Duat angehört und so. Die Dawa hat sich begonnen zu verbreiten, Alhamdulillah. Dawa ist Sunna. Er sagt, in der Moschee, wo ich Hodja gearbeitet habe, ich war der beliebteste Hodja in meiner Stadt. Ich war zwar jung, ich war ein Kind, alle waren älter als ich in der Moschee. Außer die Kinder, die Samstag in Mektab gekommen sind, um die Sura zu lernen und diese Ad'iyya, diese kurzen Dua und arabische Buchstaben, Huruf zum Koran lesen und so, die waren wirklich die einzigen, die jünger waren als ich, waren kleine Kinder. Aber alle anderen, die Jama'a waren, ältere Leute, alte Hajjis und so weiter. Und ich denke mir eines Tages, ich werde auf Mimber klettern mit einer normalen Zivilkleidung. Ja? Normal, Hose, Hemd, ohne Kappe, ohne diese Ahmadiyya, was sie tragen. Ja, bei uns nennt man die Ahmadiyya, diese Kappe. Ja, ich weiß nicht, wie man sie in anderen Sprachen kennt. Ja. Also das ist diese rote Kappe mit dem weißen umwickelt rundherum. Ohne das. So ähnlich wie die der ägyptischen, die Schuhe von Azhar. Ja? Aber das ist ein Zeichen der Muftis. Beginnend von Libanon bis hierher. So wie hier tragen manche. Ihr könnt euch erinnern, damals, als wir die Khutbah gehabt haben über Tahut, als diese Hodja reinkam. Allahu Akbar. Ich habe ihn wirklich eine Lektion erteilt. Später habe ich erfahren, er war der Imam der jordanischen Armee. In der jordanischen Armee war er Imam. Also ein offizieller Staatsimam für den jordanischen König. In der Armee. Wirklich, du hast grünes, olivengrüne Kleidung und diese Dings und du kommst und die Soldaten, die Offiziere, keine Ahnung, stellen sich, es gibt in der Armee drinnen Moscheen und du bist, fragen sie Allah, was ist diese starke jordanische Armee? Für was? Für wen ist sie da? Um Koran und Sunna zu verteidigen? Nein, um Schirk zu verteidigen, um Koran und Sunna zu bekämpfen. Und dieser Schwachkopf Hodja, richtige Munafikin, la'anahu, qatalahum Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Al-Muhim, er sagt, ich bin auf Mimbar geklettert, Freitag war. Ja? Ohne diese offizielle, wie sagt man das, Arbeitskleidung. Ein alter Hodja, ein alter Mann, als ich fertig war, er steht da auf und schreit ganz laut. Das werde ich melden, denn ich werde Anzeige erstatten gegen dich. Du hast unsere Tradition verletzt. Du bist ohne deine Hodja-Kleidung auf die Mimber gestiegen und dies und das und der hat so laut gebrüllt. Ja, er wollte unbedingt eine Dingsverschwörung schmieden, dass man mich rausschmeißt aus der Moschee. Ja. Aber er sagt, ich mach lüge als er. Ja. Eines Tages, ich sehe ihn, er geht aus der Moschee raus. Er ist ein wahnsinnig alter Knacker gewesen. Er sagt, ich stelle mich vor der Moschee hin mit Auto. Ich sage, komm, steig ein. Und er will mich nachschauen. Ich sage, ja, steig ein. Und er war alt, er konnte nicht gehen. Denkt sich, nehmen wir diese Gelegenheit, mein Haus ist sowieso weit. Er steigt bei mir im Auto. Ich habe ihn nach Hause gefahren. Von Moschee bis zu Hause habe ich ein bisschen mit ihm geredet. Das ganze Problem war gelöst. Er war mein größter Unterstützer danach. Warum? Er muss klug sein mit ihm. Nehmen. Schön reden, inshallah. Ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Man muss nur ein bisschen weise sein. Dass du ihm die Wahrheit auf eine richtige Art und Weise näher bringst. Wäre, wie sagt man das, extrem gewesen, dass er dem Alten sagt, hör zu, Alter, halt lieber den Mund. Sag mir einen Hadith, einen einzigen Hadith. Muss nicht einmal in arabischer Sprache sein. Einen will ich hören. Ja? Allahu Musta'an. Wallahi, ich habe mir so viele Vorträge gehört von solchen alten Leuten. Ja? Die haben keine Ahnung. Sie sagt, Imami A'azam, Abu Hanife, nennt man Imami A'azam. Ja? Imami A'azam hat Abu Bakr getroffen und hat mit ihm geredet. Abu Bakr. Geht nicht. Wallahi, ein alter, also ich rede mit ihnen, sage ihnen ein paar Hadith, erwähne ihnen ein paar Fawaid und so, sie hören zu und dann will unbedingt jemand von den Älteren etwas dazu sagen. Der Jüngste hier, ich bin 30, 50 Jahre älter als er und er soll mir das machen. Und dann sagt er, Wallahi, ich habe das gehört, einer hat mir das erzählt, ein Hadji, ein guter Muslim ist er, aber er ist ein Jahil, er hat die ganzen Namen. Hat er vermixt und vermischt, er sagt, eines Tages kam Abu Jahl und sagte, ja, Rasulallah. Abu Jahl sagte, ja, Rasulallah. Dann ist ja kein Abu Jahl mehr. Er hat gesagt, ja, Rasulallah. Er bezeugt das Prophetentum des Propheten, alayhi salatu wa salam. Abu Jahl. All diese ganzen Namen haben sich, und ich höre mir das an, was soll ich ihm sagen? Wie? Das ist nicht einfach. Versteht er das? Wird er das verstehen? Was? Ich sage, war das sicher, dass das Abu Jahl war? Vielleicht war das Abu Bakr. Na, vielleicht war das, na, dieses Abu ist ein großes Problem. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haben wir noch Zeit, inshallah? Ein bisschen. Oh ja. Ha? 10 Minuten mindestens. 10. Na, hau ich sehr oft, also dieser Hadith wird sehr, sehr, sehr oft, also in den nächsten Kapiteln. Also das, was wir erwähnen, lese minna minna mirham sagiran. Zu uns gehört nicht der, der keine Gnade mit den Kleinen zeigt, also der keine Gnade mit den Kleinen hat. Ah ja. Sei. Damit eigentlich gemeint, der gehört nicht. Er ist nicht direkt, dass er kein Muslim ist. Nein, das bedeutet nicht. Wenn der Professor war Leise Minna, also er gehört nicht zu uns in dem Sinne, nicht, dass er kein Muslim ist, ja, sondern er ist nicht ein Echter. Ja, wie wenn du zu einem Menschen sagst, du bist kein Mensch. Ja, wenn du zu einem Menschen sagst, du bist kein Mensch. Hey. Also du hast keine Seele. Ja, er hat eine Seele und er ist ein Mensch. Ja? Aber du willst damit was anderes sagen. Ja? Versteht ihr die Barakala? Wenn du sagst, du gehörst nicht zu uns. Zum Beispiel ein Bruder hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Und wir sagen ihm, du gehörst nicht zu uns. Ja, wir wollen nicht sagen, ihr seid Kafir oder sowas. Sondern wir wollen ihn damit was ermahnen. Ermahnen oder ihn einschüchtern sozusagen. Was heißt da einschüchtern? Ist einschüchtern? Warnen, ja. Nicht einschüchtern ist negativ, ja? Oder? Kann man einschüchtern? Ja, zum Beispiel, so in dem Sinne. Ja? Dass wir sagen, Halas, du gehörst nicht zu uns. Du bist nicht einer von uns. In dem Sinne, benimm dich. Unterschied. Ja? Stufen Unterschied. Ayo. Verstehst du, barakallahu fiikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. باب كل قبلة رجل الجارية الصغيرة مع هذا الحديث الصحيح عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه أرزو ديزا Mahrama ibn Bukair, er überliefert von seinem Vater, dass er sagt, ich habe Abdullah ibn Ja'far gesehen, ja, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, wie er Zainab, die Tochter von Omar ibn Abi Salama, küsst. Und sie war, ibnatu sinteini au nahwi, sie war circa zwei Jahre alt. Ja, das ist ein Beweis, dass man kleine Kinder, was? Küsst. Also, es gibt auch viele andere Hadithe, die wir erwähnt haben, wo der Prophet Hassan oder Hussein geküsst hat. Ja? Und ein Beduine saß bei ihm und sagte, ich habe 10 solche, ich habe 10 Kinder. Wallah, ich habe noch nie eins von ihnen geküsst. Und der Prophet sagt, bin ich schuld, dass Allah die Gnade aus seinem Herz, dass Allah die Rahme aus seinem Herz weggenommen hat. Ja? Und dann kommt wieder diese Aussage, zu uns gehört nicht derjenige, der keine Gnade mit den Kleinen hat. Also, barakallahu fikum. طيب. باب مسح رأس الصبي. عن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على هجره ومسح على رأسي. Das ist nicht Abdullah ibn Salam, sondern sein Sohn Yusuf. Sein Sohn Yusuf. Und Abdullah ibn Salam war der, der Islam angenommen hat. Was? Durch Bude war er. Ayo, barakallahu fikum. Er hat einen Sohn bekommen, Yusuf. Und dieser Yusuf sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir diesen Namen Yusuf gegeben. Ja? Der Prophet hat mir diesen Namen gegeben und hat mich bei sich ins Zimmer aufgenommen und hat meine Haare, meinen Kopf gestreichelt. Ja? Er macht sich sozusagen mit dieser Sache wichtig. Ja, würde ich auch machen, ja. Ja, ich sage ja, der Prophet hat nicht an den Haaren. Ja. Allahu Akbar, was sind die Sufis? Die würden mich tanzen. Allahu Akbar, wir würden da eine Reihe haben, von hier bis Grozny. Wir würden in die Reihe stellen, wer. Oder von hier bis Konya. Allahu Akbar. Stell dir vor, würdest du das nicht machen? Aywa. Aywa. Stell dir vor, du kommst und sagst, mein Name ist Yusuf, diesen Namen hat mir der Prophet Salam gegeben. Wallahi. Allahu Akbar. Zainab bin Jahsh, sie hat damit angegeben von den anderen, ja? Frauen des Propheten Salam und hat gesagt, euch allen haben euch eure Väter, Ulatul Umur, eure Väter haben euch mit dem Propheten Salam verheiratet. Außer mich. Mich hat Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Propheten verheiratet. Ja. Sie hat damit angegeben. Zainab bin Jahsh. Keine Frage, wie das ist Jahsh. Gash. Wie soll ich sagen Gash? Was ist die... okay, das frage ich nach dem Vortrag. Besser als jetzt. Nein, weil ich danach gehe. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja, Bunayya. Das ist ein langer Hadith. Dieser Name wir kennen, seit. Der nächste oder der letzte Hadith, den wir heute erwähnen, inshallah ta'ala. Abdul Malik sagt, Samiatu Khubaysata بن جابر der sagte, سمعت عمر بن الخطاب أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يغفر ولا يعفى عمن لم يعفو ولا يوقع من لا يتوقع. Also Umar radiallahu anhu sagt, من لا يرحم لا يرحم. Derjenige, der keine Gnade hat, mit dem wird Allah auch keine Gnade haben. Er wird auch keine Gnade zu spüren bekommen, sozusagen. Na? Derjenige, der keine Gnade hat mit den Geschöpfen, mit ihm wird Allah auch keine Gnade haben. وَلَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَا يَغْفِرْ. Und in einer anderen Überlieferung, مَنْ لَا يَسْتَغْفِرْ. Und das ist die berühmte Überlieferung, inshallah ta'ala. Und Allah wird nicht demjenigen verzeihen, nach dieser Überlieferung, مَنْ لَا يَغْفِرْ, Allah wird nicht dem verzeihen, der andere nicht verzeiht. Aber die andere ist Überlieferung, وَلَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَا يَسْتَغْفِرْ. Und Allah wird nicht dem verzeihen, der ihn nicht drum bittet, ihm zu verzeihen. Du hast eine Sünde gemacht und sagst nicht, Astaghfirullah, Ya Rabbi, Gfirli, Allah wird dir nicht verzeihen. Wenn du ihn bittest, dass er dir verzeiht, wenn du von ihm verlangst, dass er dir verzeiht, wird Allah dir verzeihen. Verstehst du mich? وَلَا يُعَفَّ مَنْ عَمَّنْ لَمْ يُعَفَّ. Und Allah wird nicht die Sünden oder über seine bösen Taten sozusagen Al-Afu ist wie vergeben. Afu bedeutet vergeben. Also, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn du Fehler machst, wenn du anderen Menschen nicht vergeben kannst, wird Allah dir auch nicht vergeben. Jemand hat einen Fehler gemacht dir gegenüber. Du sagst, Salaf, ist schon vergessen. Wenn du das nicht machen kannst, wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden auch nicht sozusagen verzeihen oder löschen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ich will nicht sagen vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala vergisst nicht. Aber dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden verzeiht, so als ob du sie nicht gemacht hättest. Weil sehr viele solche Sünden werden sein. Natürlich bei einem Mu'min. Einer, der Tawhid gehabt hat. Einer, der aufrecht Tawhid. Die meisten Sünden wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Auch wenn er keine Tauba gemacht hat, wird Allah ihm verzeihen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Für die Sünden, für die du Tauba gemacht hast, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir sicher verzeihen. Aber viele oder die meisten Sünden, obwohl du Tauba nicht gemacht hast, wird Allah einem echten Mu'min verzeihen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wenn du einer von denen bist, die den Menschen nicht verzeihen, die Fehler anderer nicht vergessen können, dass du sagst, ach, ist egal, ich verzeihe. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'afu wasfahu, ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Vergibt den Menschen und verzeiht ihnen. Wollt ihr nicht, dass Allah euch verzeiht und vergibt? Das ist also Ayah zu diesem Hadith, also oder zu diesem Athar von Umar ibn al-Khattab. وَلَا يُوَقَّى مَنْ لَا يَتَوَقَّى. Und Allah wird nicht denjenigen beschützen, der sich selbst nicht beschützt. Allah wird nicht denjenigen beschützen, der sich selbst nicht beschützt. Was bedeutet das? Du machst die schlimmsten Sachen, sagst, ja, Allah wird mich beschützen. Wie soll das gehen? Ich wollte schon fast sagen, du springst von einer Brücke. Geht nicht. Mach es erst nicht. Und Allah wird dich subhanahu wa ta'ala davor beschützen. Aber wenn du es machst und irgendwas passiert, warum hast du es gemacht? La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Die gemacht haben und die nicht darauf gesagt haben. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Hadith ist also auch von Umar, nur dass er sagt, wa la yutabu ala man la yatub. Und Allah wird nicht die Tauba annehmen von demjenigen, der die Tauba nicht macht. Allah wird nicht die Tauba annehmen von dem, der die Tauba nicht macht. ولا يوقع من لا يتوقع. Nein, Barakallahu fikum. Das haben wir jetzt gerade erwähnt. Und Allah wird nicht denjenigen beschützen, der sich selbst nicht beschützt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Einer der Sahaba, Ridwanullahi alayhi, Also sein Sohn Muawiyah ibn Qurra überliefert von seinem Vater, ja, und sagt, ein Mann kam zum Propheten Salam, ein Sahabi kam zum Propheten Salam und sagte, ja Rasulullah, inni la adbahu shata fa arhamuha. Au qala inni la arhamu shata an adbahaha. Fa qala, wa shatu in rahimtaha rahimaka Allah marratain. Ein Mann kam zum Propheten Salam und sagte, ja Rasulullah, wenn ich ein Schaf schlachte, habe ich irgendwie Gnade gegenüber diesem Schaf. Oder er sagte, ich habe Gnade oder Mitleid mit dem Schaf, dass ich es überhaupt schlachte. Und der Prophet sagt, und dieses geschlachtete Schaf oder dieses Schaf, mit dem du Gnade hast, Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dir Gnade oder Erbarmen wegen deiner Gnade gegenüber diesem Tier. Und das erwähnte der Prophet zweimal. Deswegen Gnade ist wallahi. Wer keine Gnade hat, Allahu Akbar. La yurham liman la yurham. Allah wird keine Gnade haben mit dem, der keine Gnade hat gegenüber oder mit den Geschöpfen. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, la haula wa la quwwata. Abu Hurairah radiyallahu anhu sagt, der Prophet, ich habe den Prophet gehört, dass er sagt, La tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. La tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. Die Gnade, die Rahma wird nicht von einem Menschen weggenommen, außer er ist ein Shaqi. Shaqi bedeutet ein Unglücklicher. In anderen Hadithen bedeutet Shaqi als einer, der in Jahannam landet. Setemi, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Man la yirhamu an-nas, la yirhamuhu Allah. Auch vom Propheten Sallallahu alaihi wasallam, Jabir überliefert, dass der Prophet gesagt hat, der keine Gnade hat mit den Menschen, hier werden Nas, die Menschen erwähnt, wer kein Erbarmen und Gnade und Rahma hat mit Menschen, la yirhamuhu Allah, Allah hat keine Gnade mit ihm. Allah wird keine Gnade mit ihm haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Inshallah ta'ala nächstes Mal werden wir diesen Hadith erwähnen über den Sahabi mit den Kindern. Also. Allahu Akbar, Allah.